Es war ein König im Thron, war treu bis an das Grab, dem Sterben seine Blume, einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts vorüber, er lebt in jedem Schmaus. So oft er trank darauf, und als er kam zu zählt er seine Stärke im Reich, und alles seinen Erden, den Becher nicht gleich. Er saß beim Königsmahl, und andere alte Zeichen und letzter Lebensglied und warf den heiligen Becher hinunter in die Flut. Er sah ihn stürzen, fliehen.